Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt Mein geheimer Wunschzettel, passend zur Zeit im Moment. Und das will sagen, ich möchte mich mit euch unterhalten über eure geheimen Wünsche. Welche geheimen Wünsche habt ihr, über die ihr bisher kaum gesprochen habt, vielleicht gar nicht gesprochen habt, für die ihr euch unter Umständen schämt? Was würdet ihr, wenn so eine Fee neben euch stünde, auf einen solchen imaginären geheimen Wunschzettel draufschreiben? Also, darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt auf all die geheimen Wünsche von euch. Katja ist die erste und die ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Ja. Ich habe einen etwas seltsamen Wunsch. Erzähl. Ich wünsche mir, dass mein Mann mir einfach mal was zu Weihnachten schenkt. Du wünschst dir, dass dein Mann dir ganz einfach mal ein Weihnachtsgeschenk macht? Ja. Wie? Das hat er noch nie gemacht? Nee. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir kennen uns 12 Jahre. 12 Jahre? Und er hat dir noch nie was zu Weihnachten geschenkt? Nee. Schenkst du ihm denn was zu Weihnachten? Jedes Jahr. Und was schenkst du ihm so? In welcher Größenordnung? Ist mir eigentlich egal. Ja, so, sag mal ein Beispiel. Zum Beispiel, was wirst du ihm jetzt dieses Jahr schenken? Oh, kriegst zum Beispiel ein Lexikon von mir. Ein Lexikon. Ein Pulli, ein Schreibset. Ja, also hast du dir Gedanken gemacht, womit du ihm eine Freude machen kannst? Ja, sicher. Seit so vielen Jahren schenkt er dir gar nichts. Wie ist es denn im Geburtstag oder beim Geburtstag? Das fällt auch aus. Ja, was ist denn das für ein Mann? Was ist das für ein Typ? Ich weiß. Ja, man lacht da jetzt so ein bisschen drüber, aber ist das nicht eigentlich auch sehr enttäuschend für dich? Ja, sicher, jedes Jahr wieder. Aber was für eine Situation für ihn auch. Du gibst ihm was, er hält die Hand auf und nimmt und gibt nichts zurück. Ja, umgedreht, ich könnte es nicht. Nee, ich könnte es auch nicht, ich würde mich zu Tode schämen. Das würde mir einmal passieren, dann aber auch niemals mehr. Ja, einmal das und die andere Seite ist, ich selber schenke unheimlich gern. Ja. Ist er denn so ein Geizkragen? Nee, ist er nicht. Daran liegt es nicht. Das muss irgendwie seine Gleichgültigkeit sein. Das Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ja, ja, sehr plötzlich. Hast du es ihm irgendwann schon mal gesagt, dass du da... Ach, jedes Jahr wieder. Und es bringt gar nichts? Nee. Dieses Jahr hab ich ihm... Konsequenzen angedroht. Nämlich? Unsere Stammkneipe hat Heiligabend geöffnet. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn ich wieder nichts kriege, warte ich die Bescherung ab. Ja. Warte, bis unser Sohn im Bett ist. Aha. Und dann gehe ich Frust trinken. Ja, finde ich auch richtig. Ja, ihr habt Kinder, einen Sohn, sagst du? Ja, zwei. Zwei Söhne, wie verhält sich? Nee, eine Tochter und einen Sohn. Achso, gut, zwei Kinder. Mhm. Schenkt er denen auch nichts? Nee, das muss ich machen. Das musst du machen. Wird er denn von den Kindern beschenkt? Ja. Ich bin fassungslos. Und er steht Heiligabend unter der Tanne und... Mit leeren Händen. Mit leeren Händen und hinterher nicht mehr mit leeren Händen, weil er beschenkt worden ist. Ja. Finde ich unglaublich. Macht ihr das nicht... Wie ist er denn sonst so das ganze Jahr über? Ist er denn da ein bisschen aufmerksamer dir gegenüber? Macht er dir schon mal eine kleine Freude oder... nichts. Gar nichts. Keine Blumen, gar nichts. Keine Blumen. Keine Kleinigkeiten, keine Freude, gar nichts. Nee. Macht ihr das nicht doch ihn so ein bisschen unsympathisch? Oder gibt es da nicht schon ein bisschen Aggression sogar gegen ihn? Doch. Ganz ehrlich, ich bin Weihnachtsfanatiker. Mhm. Aber auf der anderen Seite kraut mich jedes Jahr wieder schrecklich davor. Mhm. Weil das jedes Mal irgendwie schon auch eine Verletzung ist. Ne? Ja, sicher. Ja. Für mich ist das eine Art von Respektlosigkeit. Absolut. Absolut. Wo ist denn dein Mann jetzt? Den würde ich mir ganz zur Brust nehmen. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Aber kann sein, dass er zuhört. Kann das sein? Ja. Wer ist der denn mit Vornamen? Karl-Heinz. Karl-Heinz. Du bist mir ja vielleicht einer. Du hast so eine nette Frau Katja, die dich so schön beschenkt all die Jahre. Und du, fauler Sack, kaufst überhaupt gar nichts für die Katja und auch nichts für die Kinder. Das ist aber nun wirklich nicht in Ordnung. Ist er denn sonst ein guter Mann zu dir? Ja, wir kommen so miteinander klar, alles prima, aber also die Ehe ist die Schenkerei kriegst du irgendwie die erste Reihe. Ja, also die Ehe eigentlich ist in Ordnung. Ja. Ja. Ich hoffe, dass er heute Abend zugehört hat, Katja. Und ich hoffe, dass sich nach all den Jahren irgendwas bei euch verändert. Ich finde es richtig, richtig schlimm, muss ich sagen, Karl-Heinz, wenn du zuschauen solltest. So geht man nicht mit Leuten um, die man gerne hat. Und es ist beschämend, dass du die Hände aufhältst von deiner Frau und den Kindern und du nichts, du deinen Hintern nicht hochkriegst und irgendwas den dreien auch schenkst. Sehr schlimm. Und geh du dich besaufen, Frustsaufen, Katja. Mach ich. Droh es nicht nur an. Ja, mach es auch wirklich. Vielleicht hat er dazugehört und vielleicht wendet sich das Ganze ja noch. Ich glaube nicht mehr. Ich wünsche es mir trotzdem für dich. Trotz allem wünsche ich dir alles Gute und schöne Weihnachten. Ich euch auch. Allen miteinander. Vielen Dank, Katja. Tschüss. Tschüss. Mensch, ist das ein Kerl. Karl-Heinz. Yvonne ist da. Yvonne ist 21 Jahre alt und ich sag schon guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Yvonne. Also erstens mal, ich schaue deine Sendung jeden Abend und ich finde es mordschade, dass die so spät kommt. Ja, ist leider so, aber können wir nichts dran ändern. Und zwar habe ich folgenden Wunsch, der ist ein bisschen pervers. Mhm. Ich habe letztes Jahr einen Mann kennengelernt und war 2 Wochen bei ihm und hat mit dem den geilsten Sex in meinem ganzen Leben gehabt. So richtig schön schmutzigen Sex. Schmutzig. Wieso? Du warst nur 2 Wochen bei ihm? Ja, er hatte eine Beziehung zu der Zeit. Mhm. Und es war wohl so auf Geliebte, also ich war wohl seine Geliebte auf so einer Basis. Und wir verstehen uns aber immer noch freundschaftlich ziemlich gut. Also 2 Wochen hat es richtig gekracht. Ja. Im Gebälk. Das war eine heiße Liebesaffäre. Ja. Und heute seid ihr nur noch gute Bekannte und packt euch nicht mehr an. Ja, es geht ziemlich schlecht, weil ich bin auch umgezogen, habe jetzt auch Beziehungen und ein Kind und... Was war denn das für ein schmutziger Sex, soweit wir das hier erzählen können, der dich da so begeistert hat? Ja, so richtig schmutzig, wie man sich das halt vorstellt. Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Was ist denn schmutziger Sex? Ja, mit meinem jetzigen Freund habe ich halt nur so ganz normal in Sexbahn bereit, rein, raus, fertig. Aha, also du bist jetzt in einer Beziehung und da läuft das Blümchen sexmäßig ganz normal ab. Richtig. 0815. Genau. Und dieser Mann hat dich aber wirklich zum Kochen gebracht. Ja, wir haben halt die ganze Nacht durchgepoppt und... So. das war der Piepser auf das Bord. Und es war halt richtig... Geil. Wie kam das denn, dass da so die Post abging? War das... Ja, keine Ahnung, das war... War er so gut oder war er so vom Reiz, von deinem Reizmuster her der Typ, auf den du so wirklich völlig abfährst? Ich habe keine Ahnung, das war, wir haben uns... Also ich war dort das erste Mal mit einem anderen Bekannten und wir haben uns das erste Mal in die Augen geschaut und es hat einfach so gemacht. Was war denn, wir versuchen das mal vorsichtig auszudrücken, nicht pornografisch, wir sind ja hier im Fernsehen und im Radio. Was war denn das Geilste, was du mit ihm gemacht hast? Versuche gute, schöne Worte dafür zu finden. Schöne Worte, ich glaube, da gibt es keine schönen Worte. Eine Andeutung. Ja, es hat so angefangen, wir waren abends was trinken und dann sind wir wieder zu ihm in die Wohnung gegangen und waren beide gut eingedrungen und... es war noch ein Bekannter von ihm dabei und dann habe ich halt sexy rote Reitflasche angezogen und habe dann vor den 2 Männern gestrippt und dann haben wir halt einen flotten Dreier gemacht und das war so richtig derb. Ach, das war das dann auch, ein flotten Dreier. Mhm. Mit allem Schnickschnack, was dazugehört. Ja. Und das stellen wir uns alle jetzt im Detail vor und wir wissen Bescheid. Jetzt. Auch mit allen Spielzeugen, die wo so dazugehören und... So, jetzt hat das leider nur 2 Wochen angehalten. Und was wäre jetzt dein großer geheimer Wunsch? Ja, dass halt nochmal so eine Nacht gibt. Eine Nacht mit ihm nochmal? Ja. Mit ihm alleine oder mit dem anderen auch? Nö, nur mit ihm alleine. Mit ihm alleine. Ich hoffe nicht, dass dein Freund zuhört. Ja, das hoffe ich auch nicht. Denn der wird sich ja natürlich bedanken, ne? Wahrscheinlich. Mann. Kannst du denn deinen Freund nicht so ein bisschen in diese Richtung vielleicht... Nö, überhaupt nicht. Also der... ist da auch überhaupt nicht angetan von solchen Sachen. Hm. Ist es dir aber letztendlich dann dennoch nicht so ganz wichtig, dass du sagst, okay, mir ist vielleicht der Mensch wichtiger, der dahinter steckt, als... Ich liebe meinen Freund über alles und das hat auch überhaupt nichts mit dem Sexuellen zu tun. Also, da geht es mir jetzt auch überhaupt nicht drum. Ja. Aber, naja gut, das ist auch meine Frage gewesen, mein geheimer Wunschzettel. Auf deinem ganz, ganz, ganz geheimen Wunschzettel stünde eine Nacht nochmal mit diesem besagten Mann und den schmutzigen Sex, den du damals erlebt hast. Richtig. Ja. Ja, wird wohl nichts werden erstmal, ne? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwann nochmal. Man begegnet sich ja immer mehrfach im Leben. Mal schauen. Ne? Alles Gute, schöne Weihnachten. Danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss. Mein geheimer Wunschzettel heißt diese Sendung heute. Und ich möchte mich mit euch über eure ganz geheimen Wünsche unterhalten. Wenn ihr jetzt für das Christkind, für eine Fee einen Zettel schreiben solltet, wo Wünsche draufstehen, die ihr sonst vielleicht gar nicht so euch auszusprechen wagen würdet oder die wirklich ganz geheim sind, für die ihr euch unter Umständen sogar schämen würdet, was würdet ihr draufschreiben? Was stünde auf eurem geheimen Wunschzettel? Was würdet ihr immer schon, wolltet ihr immer schon mal gerne machen oder haben? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Bitte schreibt eure Telefonnummer auch auf das Fax, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Sandra ist dran. Sandra ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Ja, Sandra, auf deinem geheimen Wunschzettel stünde. Dass ich für 2 Tage und 1 Nacht ein Schloss bekomme, für meinen Freund und für mich. Ein Schloss? Mit Dienstboten und allem drum und dran. Aha. 2 Tage und 2 Nächte? 1 Nacht. 1 Nacht? Ja. Aha. Warum so diese Begrenzung? Warum nicht 1 Woche oder so? Man muss es ja auch nicht direkt übertragen. Nee, man muss, ja. Stimmt, das ist schon eine sehr nette Bescheidenheit. Ein Schloss, wie sollte das Schloss aussehen? Mittelalterlich auf jeden Fall. Mhm. Mit Schlossgraben drumherum, ja. Mit Bediensteten und... Ja. Wo sollte das Schloss stehen? In einer realen Landschaft oder irgendwo in einer Märchenlandschaft? In einer realen Landschaft. Und wo? So, wo irgendwo genau? In der Eifel. In der Eifel, ein Schloss in der Eifel. Ja. Ein mittelalterliches Schloss in der Eifel mit Bediensteten. Ja. Du und dein Freund. Mhm. Ihr werdet quasi die Prinzen und Prinzen. Du wirst die Prinzessin, er der Prinz in dem Schloss. Ja, genau. Und was sollte dann in diesem Schloss, in dieser Zeit, während ihr dann doch zu Gast wärt, passieren? Ja, halt, dass wir komplett bedient werden von oben bis unten. Ja. Und dass er dann zum Beispiel auf ein Zimmer gebracht wird von einem Diener, wo ein riesengroßes Himmelbett ist. Mhm. Und ich dann in einem aufreizenden mittelalterlichen Kleid da auftauche und ihn frage, ob er mich heiraten will. Ach, wie sehr romantisch. Ja. Und dann sollte er natürlich sagen, ja. Ja, das wäre das Schönste. Das wäre das Schönste dann. Das ist ja ein sehr romantischer Wunsch. Wie kommst du darauf? Ja, mein Freund und ich, wir mögen total mittelalterliche Sachen, also die ja. Kleidung, die Sprache. Ja. Lieben einfach das Mittelalter. Wie kommt ihr darauf? Studiert ihr vielleicht irgendwie Geschichte, Germanistik oder sowas, dass ihr damit so in Kontakt gekommen seid? Oder ist das einfach ein privates Hobby? Das hat eigentlich alles angefangen, seitdem wir mal zusammen ein Interview mit einem Vampir geguckt haben. Mhm. Weil wir interessieren uns für Vampire und halt für die Zeit, die früher war. Und das finden wir halt einfach total schön. Aber in diesem Schloss sollte es natürlich keinen Vampir geben. Nee. Es sollte auch kein Schlossgespenst dort geben. Nee. Es sollte einfach ein ganz schönes, friedliches Schloss sein. Ja. Ja. Ja, ein toller Wunsch, den ich dir leider nicht erfüllen kann. Ich säße natürlich jetzt gerne hier wirklich so als Zauberer oder Zauberfee und würde dann immer so ping machen und dann hättest du für 1-2 Tage dein Schloss. Das wäre natürlich toll. Mhm. Sandra, danke für den Anruf. Schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Tschüss. Hey. Was ist euer geheimer Wunsch? Wenn ihr wünschen könntet, so aus vollstem Herzen, wie ihr wollt, was würdet ihr euch wünschen? Erzählt es mir, wenn ihr Lust habt. Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt habe ich einen jungen Mann an der Strippe mit dem schönen Namen Raul, 21 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hi. Domian, ja. Mein geheimer Wunsch, den du mir wahrscheinlich auch nicht erfüllen kannst, hat sowas Ähnliches mit dem zu tun, was das Mädel gerade auch hatte. Nämlich? Weil ich wünsche mir unbedingt ein dickes, großes Ja von meiner Freundin, die ich am liebsten noch dieses Jahr fragen würde, ob sie meine Frau wird. Gibt es denn da gewisse Bedenklichkeiten bei deiner Freundin? Ja, eigentlich nicht, nur vielleicht so die Sache, dass wir in den nächsten 2 Jahre noch nicht wirklich Geld verdienen werden, weil ich halt noch studiere und sie eine Ausbildung macht. Ja, wie lange seid ihr ein Paar schon? Im Februar sind es 4 Jahre. 4 Jahre schon? Mhm. Und ist sie auch so alt wie du? 21, sagte ich gerade? Nee, sie ist 20. Sie ist 20? Ja. Also ist das so eine Jugendliebe, ne? Ganz ja, eigentlich schon. Eigentlich die erste Liebe. Die erste Liebe. Ja. Und du würdest eigentlich jetzt schon gerne sie heiraten? Ja, schon. Weil, also auch, weil das, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber in unserem Bekanntenkreis das eher so üblich ist. Ehrlich? In dem Alter schon? Ja, also ich bin gläubig und da in den Gemeinden ist es eher so, dass man halt jung heiratet. Weil was ist denn das was sind das für Gemeinden? Ist das evangelische Kirche, katholische Kirche oder eine? Nee, evangelisch-freikirchlich. Evangelisch-freikirchlich. Ja, da wird zu früh geheiratet, das wusste ich auch nicht. Doch, ja, früh kommt drauf an, wenn man natürlich dann den richtigen Partner findet. Was steckt denn dahinter, dass die jungen Leute bei euch so früh heiraten? Hat das auch ein bisschen was mit der Sexualmoral zu tun, dass ihr vorher nicht miteinander schlaft, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das generell so ist. Ich denke mal schon, also Tina und ich haben uns schon abgemacht, abgemacht klingt doof, also wir haben uns schon unsere Grenzen gesteckt und haben die bisher auch noch nicht überschritten. Also wir haben noch nicht miteinander geschlafen. 4 Jahre zusammen. 4 Jahre junge Leute zusammen und noch nicht miteinander geschlafen. Genau. Wir sehen auch noch nicht mal so aus, als ob wir irgendwelche so wären. Wie hältst du das aus, Raul? Wenn du mit deiner schönen jungen Freundin da zusammen bist? Viele Sachen machst? Ich sag mal, man kommt immer darauf an, wo man die Grenze steckt und was man sagt, was gehört jetzt schon wirklich zum, ich sag das F-Wort nicht. Ja. Das F-Wort? Das F-Wort. Das F-Wort, F-I und so weiter, ne? Bitte, F-I? F-I-C-K-E. Ach so, halt. Stopp. Ja. So. Was gehört wirklich dazu und was nicht, ja? Also wir waren noch nicht ein Leib sozusagen. Aber man probiert schon einiges aus, aber naja. Ich habe das nicht verstanden. Du bewahrst noch nicht ein Leib? Nein, wir waren noch nicht ein Körper. Ach, ein Leib. Ja. Wie weit geht ihr denn? Küsst ihr euch? Ja, natürlich. Ja. Doch. Also richtig auch zungenkussmäßig. Ja. Das schon, ne? Ja. Und geht es auch schon in den erotischen Bereich, dass ihr so Petting miteinander gemacht habt? Ja, schon. Das auch schon. Aber es gab eben noch nicht den klassischen Geschlechtsverkehr. Genau. Den gab es noch nicht. Ne? Ja. Und dann britzt es dir so ein bisschen unter den Fingernägel, dass du denkst, jetzt will ich aber auch mal ran, oder? Ja, im Prinzip, das gehört schon mit dazu. Das gehört natürlich schon mit dazu. Ja. Wobei natürlich die Überlegung, du studierst noch oder man hat noch nicht genug, vielleicht man verdient noch nicht genug Geld, finde ich schon auch sehr eine kluge Überlegung, dass man dann noch nicht so früh heiratet. Ja, das stimmt eigentlich auch. Ja. Du meinst also, sie wäre im Moment noch gar nicht davon so angetan. Wenn du es klar fragen würdest und sagen würdest, hier, pass auf, lass uns schnell heiraten, würde sie nicht wollen. Doch, ich glaube eher schon. Das ist es nämlich. Also ich glaube schon, dass sie auch ja sagt und ich wünsche es mir auch, dass sie es sagt, ja. Ja. Und Aber? Vielleicht kommt ein bisschen das Problem hinschwerend dazu, dass ihr älterer Bruder halt seine Verlobte oder seine Freundin auch demnächst fragt und dann das Problem natürlich für die Familie kommt. 2 Hochzeiten oder... Ach so. Ne? Und der ist halt älter. Ach so, und der hat das Vorrecht dann? Ja, nicht direkt Vorrecht, aber er war halt schneller mit Fragen, weil das ist nämlich schon heute passiert. Oh, das ist aber auch kompliziert. Ach, das ist heute passiert? Ja, genau. Ach so, das ist aber auch ein bisschen kompliziert, ne, Boys? Ja. Erklär mir doch noch... warum dieser, wenn ihr schon so weit gegangen seid, auch erotisch, warum dieser letzte Schritt des Geschlechtsverkehrs nicht möglich ist vor der Ehe? Ach, ich will nicht zu weit ausholen, aber das hat natürlich schon was mit meinem Glauben zu tun, ja. Also nicht nur schon was, sondern eigentlich hundertprozentig. Wer sagt das denn? Wo steht denn das geschrieben? Also das steht natürlich nicht direkt in der Bibel so, dass man nicht vor der Ehe miteinander schlafen soll, aber außerehelicher Sex, da gehört auch vorehelicher Sex hinzu und das sollte man tunlichst vermeiden. Mhm. Ich kann jetzt nicht die Stelle sagen, das kann ich nicht. Ja, und das ist natürlich dann auch immer eine Auslegungssache und eine Frage der Zeitinterpretation, für welche Zeit das gilt. Aber damit müssen wir jetzt gar nicht diskutieren und das ist dein Glaube und deine Auffassung, das will ich auch respektieren. Ja, also da wäre der Wunsch, bald zu heiraten, aber die Aussichten sehen nicht so gut aus. Was meinst du denn, wann es frühestens passieren könnte? Ob die Aussichten wirklich nicht so gut stehen, weiß ich nicht, weil wir haben auch ziemlich viel drüber gesprochen. Und August nächstes Jahr wäre ein recht guter Termin. Gut. Jetzt hast du so lange ausgehalten, jetzt hältst du es auch noch ein bisschen zum August auf, Raul. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn ihr euch so gerne habt und sonst ja auch schon viel läuft, das ist ja okay. Ja. Schönen Gruß an deine Freundin, herzliche Grüße und schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Elke, 35 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Elke. Hallo, Jürgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Dein geheimer Wunschzettel oder ein besonders geheimer Wunsch? Ja. Ich habe 2, aber der wichtigste ist meine Tochter. Nämlich? Was ist mit der Tochter? Meine Tochter hat eine gespaltene Persönlichkeit. Mhm. Und sie wird behandelt. Wie alt ist die Tochter? 11. 11. Mhm. Und ich wünsche mir, dass ihr geholfen werden kann und damit wir zu Hause Friede haben. In dem Alter eine gespaltene Persönlichkeit. Ja. Wie genau ist die medizinische Bezeichnung? Oh, die kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ja. Nein, aber sie wird momentan mit biologischen Tabletten etwas ruhig gestellt, weil es so ausartet. Letzte Woche war es am schlimmsten. Dann hat sie also ihr komplettes Kinderzimmer Kleinholz veranstaltet. Weiß ich nicht, sie hat irgendwelche Probleme. Ich bin schon ewig lange geschieden. Sie hat schlechte Erfahrungen mit meinem Ex-Mann gemacht. Und dann hat sie als Kleinkind schon recht aggressiv, vierteljährlich, halbjährlich reagiert. Und es wird immer schlimmer, je älter sie wird. Und wir haben jetzt ab nächsten Jahr regelmäßige Termine in der Jugendpsychiatrie. Wie macht sich das denn außerdem, wie du es gerade beschrieben hast, noch bemerkbar, diese Krankheit? Ja, so missgelaunt. Wenn man sie dann höflich fragt, was sie hat, gibt sie Ausdrücke von sich, also die hört man nur in den schlimmsten Kreisen, sag ich mal so. Woher kennt sie die? Wo hat sie die aufgenommen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei uns gibt es diese Ausdrücke nicht, weil ich auch noch eine jüngere Tochter habe. Also wenn man so eine gespaltene Persönlichkeit sagt, hat man so im ersten Moment so den Eindruck, dass es irgendwie so eine, also eine gute Seite gibt. Und genau. Ist es auch so. Und eine Seite, die wirklich völlig abdreht und aggressiv ist und bösartig. Genau. Und dass man denjenigen in dem Moment gar nicht wiedererkennt. Genau. Ist das so ein Wandel, dem das Kind ständig unterzogen ist auch? Ja. Ja. Also außerhalb allen Mitmenschen, außerhalb zeigt sie die gute Seite und sie kommt kaum die Türe hinein, dann ist sie ein anderes Ich. Ach so, wenn sie draußen ist oder gar in der Schule, läuft das ganz normal. Genau. In der Schule auch. Ja. Und sie lebt dieses andere Ich nur bei euch in der Familie aus? Ja. Ach. Sie schlägt ihre kleine Schwester und also ziemlich aggressiv. Wie gehst du denn als Mutter denn damit um, wenn das Kind so aggressiv wird? Ich versuche immer ruhig zu bleiben. Ich gehe einfach damit um, ich versuche es ihr zu erklären, dass sie uns damit verletzt. Weil ich kenne das von mir aus, ich habe das damals aber aus anderen gesundheitlichen Gründen schon mal gehabt. Ich habe Diabetes und daher hat sich das immer bei Zuckerschwankungen bemerkbar gemacht. Und bei ihr sehe ich dann, denke ich dann immer so, alles klar, Mutter, du warst nicht anders, versuch's irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das Schlimmste ist eben ihre kleine Schwester, sie schlägt sie und... Wie alt ist die kleine Schwester? 6. 6 Jahre, die sich dann entsprechend gar nicht richtig wehren kann. Genau, sie tritt sie mit Füßen und versteht nicht, warum ihre große Schwester sie einfach nicht lieb hat. Aber hast du denn nicht Angst, die beiden überhaupt dann alleine mal zu Hause zu lassen? Nein, nein. Hast du keine Angst? Nein. Also da würde nichts passieren, wenn du... Nein, also bis heute nicht. Ich lasse sie eigentlich auch selten allein. Ich bin wie eine Glucke. Ich bin eigentlich immer 24 Stunden Mama. Liegt es ja irgendwie manchmal so irgendwie so auf den Händen, ihr vielleicht eine auch zu knallen, wenn es zu schlimm wird? Ja. Tust du es manchmal auch? Nein. Nein. Das würde es wahrscheinlich... Kinder haben beide keine Schläge bekommen. Ja, es würde es wahrscheinlich noch viel schlimmer machen, ne? Ja, weil es tut 5 Minuten weh. Man muss mit den Kindern reden. Und wobei, ich könnte mir auch... Ja? Einen Tag ist mir beinahe, also habe ich auch zu ihr gesagt, ich sage, guck, dass du gehst. Geh raus, Luft schnappen, sonst vergesse ich mich. Das Schlimme ist aber, es ist ja auch ein kleines Kind noch von 11 Jahren, dass man da mit vernünftigen Argumenten gar nicht ran kann, weil es eben eine psychische, eine seelische Erkrankung ist. Genau. Ne? Sie macht es ja nicht aus bösem Willen heraus. Genau, ne? Genau. Und das ist es auch, warum man eigentlich immer zu sich sagt, sie kann einfach nichts dafür. Ja, und es hat sich so ganz, wie du gerade sagst, so ganz allmählich entwickelt, so vom Kleinkind bis jetzt, wurde es immer schlimmer. Immer schlimmer. Was haben die Ärzte denn gesagt, woran das liegt? Ist das, was wissen die ja selber nicht. Und das wollen die jetzt ergründen, durch Gespräche erstmal, wodurch das vielleicht kommt. Du hast gerade gesagt, dass sie mit deinem ehemaligen Mann nicht sehr gut konnte. Ist da vielleicht irgendwas Schlimmes passiert? Ich nehme es an. Sie redet nicht. Sie hat immer alles nur Drittpersonen erzählt, nie mir, um mir nicht weh zu tun. Und also das letzte schlechte Erlebnis war zu ihrem 7. Geburtstag. Er hat sich angemeldet. Wir haben einen Clown bestellt, ihre erste große Party, schulemäßig, viele Freunde. Und sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet, weil sie hat ihn vorher kennengelernt, weil wir haben ihr die Freiheit gelassen, wenn du möchtest, darfst du, wenn du nach Hause kommst, sagst, Mama, das war es nicht, dann lassen wir es. Mhm. Und haben dann so 2-3 Monate darauf hingearbeitet. Und naja, dann rief er abends an, so gegen 18, 19 Uhr und meinte so, ich sollte ihr bestellen, er will von ihr nichts mehr wissen. Mhm. Dann habe ich nur zu ihm gemeint, ich sage, ich tue das nicht. Also das ist eine ganz große Enttäuschung für das Kind. Genau, weil das dann aus meinem Munde kommt. Und dann habe ich ihr gesagt, sie steht neben mir, sag es ihr selber. Mhm. Und von dem Tag eigentlich hat sie auch immer gesagt, der Mann ist ein Arschloch. Mhm. Ich will den nie wiedersehen. Auch das, so ein Begriff hat sie gebraucht. Ja. Mhm. Wie lange habt ihr denn eigentlich zusammengelebt früher? Mein Ex-Mann und ich mit der Tochter, ja. Mhm. Halbes Jahr. Sie war gerade ein halbes Jahr auf der Welt. Mhm. Und der Kontakt in den ersten Jahren war auch nur sporadisch zwischen... Ja, ja. Ja, also nach 4 Jahren hat das, glaube ich, das erste Mal meine Tochter gesehen. Also ich habe, also mit der Hintergrund meiner Frage, ob irgendwas Schlimmes passiert ist, war ein konkreter Hintergrund. Also ich meinte es an. Irgendein sexueller Missbrauch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Ich nehme es nur an, weil in den 4-5 Besuchen, die er bis dahin hatte, kam sie also mit Kommentaren, ja, ich war mit ihm auf der Toilette, und das Kind war 4 Jahre alt und sie hat 5 Knöpfe seines Boxershorts zählen können. Sie hat mich geschlagen, getreten, ließ sich nicht anfassen. Also aus dem Grunde habe ich auch Versuchsverbot erwirken können. Aber es steht jetzt eine erneute oder eine weitere psychiatrische Behandlung an? In der nächsten Zeit, ja. Und das ist dein Wunsch, dass das Kind gesund wird, ne? Das genau. Und ich kann es ihr so nicht erklären, weil sie es versteht. Natürlich nicht mit 11 Jahren. Ja. Der zweite Wunsch ist einfach der, ich habe einen netten jungen Mann kennengelernt, nach 2 Jahren Single sein. Übers Internet, über eine 090er. Wie jung ist der junge Mann denn? Der junge Mann, 34. 34, na gut, du bist 35, du kannst sagen, junger Mann. Ja, ich habe mich einfach in die Stimme verliebt. Aha. Sie klang wie ein Bär. Ja. Seitdem nenne ich ihn auch so. Hast du ihn schon mal gesehen? Ja. Ist er auch ein Bär? Ja. Ah, und du bist ein bisschen verknallt? Ja, genau. Aber ein bisschen viel wahrscheinlich sogar. Ja, doch. Ja. Und würdest du dir wünschen, dass sich das weiterentwickelt? Und, ja, doch, würde ich schon. Eine Beziehung aus. Wir sehen uns auch jetzt nächsten Freitag wieder. Ja. Hat denn deine Tochter ihn schon gesehen? Ja. Und wie funktioniert das? Der erste Eindruck war, boah, der ist voll cool. Ach, der ist voll cool. Ja. Aber das ist doch auch schon mal ganz gut für dich, ne? Ja, weil ich habe jetzt 2 Jahre gar keinen Kontakt mehr gehabt, schon fast über 2 Jahre. Zu anderen oder zu Männern? Zu Männern überhaupt, wegen der Kinder. Ja. Damit sie nicht wieder irgendwelche Enttäuschungen haben. Also ich wünsche dir von Herzen, natürlich erstmal der erste Wunsch, dass das Kind gesund wird. Ja. Und wunderbar wäre es natürlich auch, wenn du dann auch ein neues Glück finden würdest, wenn das klappen würde. Würde mir auch gefallen. Ich wünsche es dir vom Herzen. Ja, alles Elke, klar. Tschüss. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Danke dir auch. Ciao. Nicole, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Nicole. Hallo, also mein geheimer Wunschzettel besteht darin, ich würde gerne ein Sexvideo mit meinem Freund drehen. Du würdest gerne ein Sexvideo mit deinem Freund drehen? Ja, genau. So für euch oder gar für auch uns. Nur für euch? Nur für uns. Also dann sollte irgendwo die Kamera aufgestellt sein und dann geht's bei euch zur Sache. Oder soll ein dritter Kameramann spielen? Genau, es soll ein Kameramann dabei sein. Ach so. Aber das Problem ist das, also keinen von meinem Bekanntenkreis, weil das möchte ich nicht. Ach so, also ich kann auch ganz gut mit Kameras umgehen. Also, könnte man da vielleicht mal drüber reden. Also. Ach ja. Also, wann hast du Zeit? Es soll keiner aus dem Bekanntenkreis machen. Nein, das nicht, weil ich will das einfach nicht, ne? Weil es ist doch eine sehr intime Sache und das dann am Bekannten sehen zu lassen, da würde ich nie so offen sein können. Woher kommt denn dieser doch eher kuriose Wunsch, so etwas machen zu wollen? Also es geht darum, weil wir machen eigentlich meistens Sex im Hellen. Und also, ich stehe da irgendwie nicht so gut runter, also ich möchte es mal von einer anderen Perspektive aussehen. Ja. Also so pornografisch mäßig. Also es ist mehr so eine Selbstbespiegelung. Du willst dich und euch mal so von allen Seiten sehen. Genau. Wie es losgeht. Da könnte man ja schon mal ein bisschen Abhilfe schaffen, indem ihr so um euch herum Spiegel aufbaut. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ist nicht so toll wie ein Film, aber wäre ein Anfang halt. Ne? Ja, genau. Könntest du dich denn, oder ihr, dein Freund auch, ihr habt darüber gesprochen, so richtig gehen lassen? Wenn da ein Kameramann bei wäre? Also ich denke mit der Zeit schon, am Anfang wird es vielleicht ein paar Schwierigkeiten geben, aber wenn dann einmal eine Flasche Sekt betrunken ist, dann glaube ich, muss ich schon gehen. Habt ihr denn schon irgendwelche Anstrengungen unternommen, jemanden zu finden, der das eventuell für euch machen würde, also außerhalb des bekannten Kreises? Nee, also bis jetzt überhaupt nicht. Das ist aber auch schwierig, ne? Ja. Und dazu, das müsste da einer sein, der mit der Kamera umgehen kann, ja. Der wo das vielleicht auch sogar schon mal gemacht hat, ja. In der Richtung. Weil wenn das jetzt einer ist, der wo da einfach so sinnlos rumfilmt, das bringt ja dann auch nichts. Ja. Wäre das denn für dich wichtig, dass dieser Kameramann in gewisser Weise für dich auch attraktiv wäre, dass sich das auch ein bisschen antört? Nee, das ist ja völlig egal. Das wäre egal, ja. Das ist ganz egal. Also ich will das nur für uns zwei haben. Ja. Wie lange sollte dieser Film sein? Ja, schon so 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Kommt also denn dir... So richtig mit Vorspiel und so. Mit allem drum mit rein. Kommt der Hauptwunsch von dir oder von deinem Freund? Oder ist das so gleichwertig? Also das war schon so mehr meine Idee, aber so ganz abgeneigt wäre er nicht. Ja, ich meine, wenn ihr keinen findet, ne, könntet ihr doch einfach mal, es ist ein bisschen primitiv, es so machen, wie ich das hier mache. Hier vor mir steht nur eine einzige Kamera, hier ist ja kein Kameramann. Und ihr stellt auch nur eine einzige Kamera mit der Linse gerichtet auf euer Bett oder wo immer ihr es auch macht, auf und dann filmt ihr das mal, das wäre ja auch schon mal was. Ja, das haben wir auch schon besprochen, aber ich würde das lieber ein bisschen professioneller haben. Du möchtest professionell haben, von allen Seiten und ringsherum und alles ein bisschen in Einzelheiten. Ranzoomen, ein bisschen wegfahren, von unten, von oben, von der Seite und so weiter. Ne? Ja, ich verstehe schon, du hast da schon einen Geschmack, ne? Genau, so richtig wie in einem Pornofilm, also. Ja, und wie stelle ich mir die Situation dann vor? Nehmen wir mal an, dieser Film wäre gemacht worden, würde gemacht. Da sitzt ihr beiden irgendwann dann vor dem Film und guckt euch das an. Ja, genau. Und werdet geil durch euch selbst. Genau. Kann ja sein, ne? Ja. Also das wäre für mich schon sehr gut, wenn ich sowas hätte. Also wir haben uns schon öfter Pornos angeschaut, aber es ist einfach nicht so. Ich meine, es ist immer das Gleiche und es ist auf irgendeiner Art schon primitiv, ne? Weil einfach überhaupt nichts dabei ist. Absolut. Jetzt ahne ich ja, was auf uns zukommt, dass hier Faxen nachher eintrudeln von interessierten Männern, die euch gerne filmen wollen. Wollt ihr diese Faxe haben? Also sagen wir mal so, wenn es jetzt ein bisschen auf die professionelle Art ist, schon. Ja. Also wenn das jetzt nur irgendwelche sind, die wo sie das selber drauf aufgeilen wollen, dann nicht unbedingt. Also es müssen professionelle Kameraleute sein, also nicht so ganz professionell, aber die schon ein bisschen Ahnung haben. Genau. Und es sollten nicht nur geile Böcke sein. Ne? Genau. Es kann auch eine Frau sein, ne? Ist egal. Ja, klar. Ja, gut. Ja, ich bin gespannt, was das wird. Und vielleicht kriege ich irgendwann mal eine Kassette zugeschickt, ne? Und schöne Grüße, Nicole, das ist daraus geworden. Ja, vielleicht einen kleinen Ausschnitt. Genau, für Domian steht dann da drauf. Genau. Schöne Weihnachten. Okay, alles klar. Tschüss, Nicole. Geht. Danke. 1.32 Uhr und 59 Sekunden, kleine Pause. Uhr 33 und 46 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Mein geheimer Wunschzettel. Was wünscht ihr euch so ganz insgeheim? Was würdet ihr auf so einen Wunschzettel schreiben, wenn ein Zauberer, eine Fee oder wer auch immer euch diesen Wunsch erfüllen könnte? Vielleicht ein Wunsch, für den ihr euch schämt. Vielleicht aber auch ein ganz tiefer, sehnlicher Wunsch, der vielleicht irgendetwas in Erfüllung bringen könnte, wovon ihr lange, lange, lange schon träumt und was wirklich eine große Sehnsucht ist. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Reinhard, begrüße ich herzlich. Ja, hallo Domian. 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Dein geheimer Wunsch? Ja, mein geheimer Wunsch ist ja beschämend, wie auch gleichzeitig erfüllend, was ich schon seit langem nicht mehr habe, wie du gerade eben auch gesagt hast. Und zwar habe ich seit mehreren Jahren Sex mit meinen Zivis. Wie bitte? Du hast seit mehreren Jahren Sex mit deinen Zivis? Ja. Verstehe ich nicht. Du bist 23 Jahre alt. Mit welchen Zivis? Ich bin querschnittsgelähmt. Mhm. Ich hatte vor 7 Jahren einen Unfall, einen Verkehrsunfall. Ja. Und seit 4 Jahren ungefähr hatte ich meinen ersten schwulen Kontakt. Mhm. Mit einem Zivi und seitdem. Also mit einem Zivildienstleistenden, ne? Ja, genau. Der dich betreut. Ja, der mich betreut hat, ja. Ja. Lebst du kurz noch zu den äußeren Fakten? Du lebst alleine in einer Wohnung oder in einem Heim? Alleine in einer Wohnung. Ja, und bist querschnittsgelähmt? Das heißt, du sitzt im Rollstuhl oder liegst im Bett? Genau, entweder bin ich im Rollstuhl oder ich liege im Bett. Mhm. Du kannst dich also nicht alleine irgendwie, du kannst nicht vieles alleine machen in der Wohnung. Ja, es geht, also ich meine, ich kann alleine Rollstuhl fahren, ich kann essen, Zähne putzen, trinken und so, das geht alles. Ja, aber also Arme und so ist klar, die kannst du bewegen, ne? Ja, genau. Die Lähmung ist ab Hüfte. Ab Hals. Ab Hals ist die. Ach so. Hals. Vierte, fünfte Halswirbel. Ach so. Aber die Arme kannst du dennoch bewegen. Ja. Mhm. So, jetzt gab es den ersten schwulen Kontakt mit einem Zivildienstleistenden. Was heißt das genau? Hat er sich in dich verliebt, du in ihn? Oder hat das mit Verliebtsein nichts zu tun? Das hat mit Verliebtsein nichts zu tun. Er war schwul, ich hab es mitbekommen. Mhm. Und ich ging eigentlich nur deswegen drauf ein, weil ich schon seit diesem Zeitpunkt eigentlich, seitdem ich im Rollstuhl sitze, eigentlich die körperliche Zuneigung auch sehr, sehr, sehr vermisse. Mhm. Und gut, ich meine, er näherte sich zu mir eigentlich auf eine recht angenehme Weise. Mhm. Und deswegen ging ich auch darauf ein. Was heißt, er näherte sich dir einer angenehmen Weise? In einer zärtlichen Weise? Ja. Das heißt, von ihm ist das ausgegangen? Ja. Mhm. Und dann ist es so zu sexuellen Handlungen gekommen? Naja, später. Ich meine, es fing halt damit an, dass er zu mir kam. Er massierte mir die Schultern und legte auch dann seine Beine auf meinen Schoß. Mhm. Und da war mir eigentlich auch dann wirklich vollkommen klar, dass er schwul ist, so wie er mich halt berührte. Mhm. Und dann kam es halt innerhalb von ein paar Minuten halt, dass wir auch dann, dass er auf meinen Schoß saß. Und dann ging halt so die Geschichte halt einfach weiter. Mhm. Das heißt, dass du trotz deiner Querschnittslähmung ein sexuelles Empfinden hast? Ja. Und auch zu einer Erektion fähig bist? Ja. Ja. Nun hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe seit Jahren Sex mit meinen Zivildienstleistenden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, da gab es viele, mit denen du Sex hattest? Das ist auch das, was mich jetzt seit längerem eigentlich stört, eigentlich auch sehr verwirrt, um jetzt ehrlich zu sein. Wie viele waren denn das bisher? Wie viele Jungs? Soll ich das wirklich sagen? Ja, wenn ich dich frage, warum sollst du das nicht sagen? Stell dir vor, ich habe im Jahr ungefähr 4 bis 5 feste Zivis und 1 bis 2 pro Jahr, die neu dazukommen. Mhm. Es ist eigentlich auch kein Geheimnis anscheinend. Ansonsten. Aber du hast doch nicht mit allen, mit denen du, die dich betreuen, hast du doch nicht Sex? Nein, nicht mit allen, um Gottes Willen. Es gibt aber bestimmte Zivis, die anscheinend auch schon wissen, dass ich anscheinend körperliche Kontakte halt mit meinen Zivildienstleistenden habe. Mhm. Jetzt sag mir mal, um mir eine Zahl vor Augen zu führen. Mit wie viel Zivildienstleistenden hattest du sexuellen Kontakt? 20, 10, 5? 8 bis 10. 8 bis 10. Waren das alles immer schwule Jungs? Nein. Warum machen die denn das dann, wenn die nicht schwul sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Du kannst dich doch, du hast gerade gesagt, du kannst deine Arme, kannst du bewegen. Ja. Das heißt, du kannst dich selbst befriedigen. Im Prinzip ja. Was heißt im Prinzip? Ich könnte das machen, aber ich habe damit aufgehört. Ich am Anfang habe ich es noch getan, aber zum Schluss kam ich mir da irgendwie zu blöd vor. Aber du kommst dir nicht blöd vor, wenn ein heterosexueller Zivilleistender dir einen runterholt? Er holt mir auch keine runter. Was machen die denn dann? Sie liegen mit mir zusammen im Bett. Mhm. Oder sie sitzen auf meinem Schoß. Dann streicheln wir uns oder küssen uns auch mal kurz. Mhm. Aber er holt mir jetzt, so wie du sagst, jetzt nicht direkt einen runter. Oder ich hole auch ihnen keinen runter. Ja. Jetzt, ja. Wie weit geht denn die sexuelle Handlung dann? Kommst du denn oder kommen die Jungs zum Orgasmus oder geht es gar nicht so weit? Kommt auch vor. Es kam auch schon zum Analverkehr. Aber Reinhard, das ist mir... Also ich weiß um das Phänomen, dass es im Pflegebereich das gibt, dass ganz schwerbehinderte Menschen, die auch ihre Hände nicht bewegen können, dass die Hilfskräfte das für die Behinderten machen, dass sie befriedigen. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, wenn das im gegenseitigen Einverständnis ist. Ich verstehe nicht, wieso heterosexuelle Zivildienstleistende mit dir kuscheln. Warum tun die das? Bezahlst du sie dafür? Nein, ich meine, sie werden auch so bezahlt halt. Ja eben, ich meine, gibst du denen zusätzlich dann noch irgendwas rüber? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, man, vielleicht hat der eine Zivil mal irgendwas rum erzählt. Es ist halt so, dass ich mit eigentlich allen Zivis auch sehr private, auch intime Gespräche führe. Ja gut, das ist ja auch in Ordnung, aber deswegen geht man ja noch nicht gleich ins Bett mit jemandem. Vor allen Dingen, wenn man nicht mal so sexuell gestrickt ist. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht wollen Sie es selbst mal ausprobieren, wie es ist, mal vielleicht schwule Kontakte zu haben oder mal mit einem Behinderten Sex zu haben. Ich hatte auch mal eine Freundin zwischendurch und dann hat es auch alles aufgehört. Und ich denke, die eine Freundin, die war auch nur mit mir zusammen, um vielleicht mal zu wissen, wie es ist, mit einem behinderten Menschen zusammen zu sein. Gut, dann gehe ich mal dennoch davon aus, dass das Jungs waren, die zumindest eine bisexuelle Veranlagung haben. Sonst entsteht auch nicht die Neugierde, bei einem heterosexuellen jungen Mann mit einem schwulen Behinderten ins Bett zu gehen. Das glaube ich einfach nicht. Da muss irgendwie auch noch eine andere Neugierde da sein. Du erzählst das Ganze aber alles mit einer gewissen Schwermut. Das heißt, froh und glücklich bist du damit nicht? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, auf den Wunschzettel käme am allerliebsten bei dir? Entweder eine feste Partnerschaft mit einem von meinen Zivis. Mhm. Mit einer bestimmten Person oder... Das heißt, du bist eigentlich schon in einen doch verliebt? Nein, das wäre das schlechtere Übel von allen. Weil, ich meine, ich bin ja nicht schwul, ich bin ja eigentlich hetero. Aber die Aussicht, dass ich jetzt mal in näherer Zukunft mal wieder eine Freundin bekomme, ist eigentlich... Du musst nicht blind sein irgendwie. Ich meine, es sieht einfach schlecht aus. Ich habe gerade verstanden, dass du eigentlich auch schwul veranlagt bist. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass du sagst, ich bin eigentlich auch hetero. Das heißt, du machst das alles nur aus dieser Notsituation heraus, dass du eigentlich keine Frau bekommst. Ist es dir dann lieber, zumindest mit einem Mann einen sexuellen Kontakt zu haben, als gar keinen Kontakt? Richtig. Erregt dich das denn überhaupt, wenn du dann mit einem Mann zusammen bist, wenn du hetero bist? Teilweise. Aber trotzdem frage ich dich nochmal, das ist ja alles doch irgendwie vermurkst und vielleicht sogar auch ein bisschen demütigend. Ist es denn dann nicht irgendwie doch besser, sich selbst zu befriedigen? Wenn du es auch körperlich sogar kannst? Es ist aber nicht die Lösung, ich meine, es ist... Nein, die Lösung ist es nicht, aber... Es ist eine Geschichte von 5 Minuten, dann hat sich die... Ja gut, aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja nun wirklich auch nicht die Lösung. Ja, aber es läuft zumindest länger, ich meine, es ist halt auch, so wie ich halt vorhin auch sagte, dass die Leute teilweise mit mir zusammen im Bett liegen, dass wir uns streicheln und so etwas. Also das ist auch so eine körperliche Nähe. Eine halbe Stunde selbst streicheln. Ja, ich verstehe. Dass also eine körperliche Nähe und Zärtlichkeit auch dazukommt, die du natürlich, wenn du dich selbst befriedigst, nicht hast. Und da geht es rein um die Sexualität, aber dir geht es ja, glaube ich, auch noch um was anderes, nämlich um die Nähe, ne? Ja. Um die körperliche Nähe. Das klingt schon sehr traurig, was du mir da erzählst. Ist es auch. Ich meine, ich weiß auch nicht. Ja gut. soll ich das halt noch weitermachen. Ich weiß nicht, wie lange das es halt noch geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich teilweise auch schon, dass es mehr Leute wissen, als es eigentlich wissen sollten. Hast du denn überhaupt Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen? Irgendwie? Vielleicht über das Internet? Oder ich weiß nicht, ob du im Rollstuhl auch raus kannst, ob das geht? Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen, habe ich mehr als genug. Ich kenne auch genügend Frauen, das ist ja nicht die Sache. Aber die sind nicht körperlich an dir interessiert? Nein, kann ich so nicht sagen. Nein, bis jetzt kam noch keine Andeutung. Wo lernst du denn die Frauen kennen, wenn? Überall, ich studiere ja auch. Und entweder in der Uni. Das heißt, du kannst studieren und mit dem Rollstuhl fährst du in die Uni und das geht körperlich. Ja, so bin ich ja mobil, halt durch meine Zivis, die ich habe. Ja, ach so. Und entweder halt dann durch die Uni oder durch verschiedene Partys, die ich gehe. Ich meine, so bin ich eigentlich auch dann recht mobil und bin auch oft draußen unterwegs. Aber das jetzt so One-Night-Stands oder so etwas, kann man vergessen. Es ist halt einfach nicht. Das ist mir klar, das geht nicht. Aber ich weiß eben aus Erfahrung, aus dieser Sendung, dass es natürlich auch immer wieder für behinderte Menschen Situationen gibt, wo man einen Menschen kennenlernt, den man liebt, sei es nur ein Nichtbehinderter oder einen Behinderten. Und ich würde dich wirklich gerne ermutigen wollen, dass du doch mehr auf die Suche gehst nach Frauen, wenn das eigentlich dein Ding ist. Weil dieses einfach letztendlich für dich unbefriedigend und auch, wie ich es gerade schon sagte, auch ein bisschen entwürdigend, glaube ich, ist, ne? Dass du das dann so machst oder dass das Mann das so mit dir macht. Das ist ja so ein Doppelspiel. Du profitierst ja auch etwas davon, aber das ist ja nicht befriedigend letztendlich. Aber es ist halt ein Selbstläufer geworden. Da muss ich mich halt auch nicht mehr so großartig, sag ich mal, anstrengen. Wenn ich jetzt halt wirklich explizit nach einer Frau suche, da kommt eine Enttäuschung nach der anderen. Klar, oder klar. So ein hoffnungsloses Lieben, ich meine, was soll ich halt erzählen, das gut. Du wahrscheinlich alles. Ja, aber du bist 23 und natürlich wird es viele, viele Rückfälle geben und viele, viele Reinfälle, aber dennoch würde ich es an deiner Stelle nicht aufgeben, weil da suchst du etwas, was vielleicht irgendwann eine Perspektive hat. Das, was du jetzt machst, hat ja keine Perspektive. Das ist ja immer dasselbe und immer dasselbe. Ja, und dann soll ich dann mehrere Jahre dann ohne körperliche Zuneigung einfach, sage ich mal, herumvegetieren? Ich möchte nicht so vermessen sein und jetzt Ja sagen, als Gesunder, weil ich mich überhaupt nicht in die Situation eines behinderten Menschen hineinversetzen kann und dessen Sehnsucht nach Nähe mir vorstellen kann. Deswegen, ich will das auch nicht verurteilen, was du machst, weiß Gott nicht. Vielleicht solltest du zweigleisig fahren, Reinhard. Aber auf jeden Fall dieses andere, dass du eine Frau kennenlernst, auch nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Ich glaube, das wäre die klügste Vorgehensweise. Ich wünsche dir von Herzen eine Frau. Eine befriedigende erotische Beziehung. Eine befriedigende menschliche Beziehung. Wünsche ich mir auch. Von Herzen alles Gute, Reinhard. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt doch nochmal durchgekommen bin. Dankeschön, Dominik. Alles Gute, tschüss. Mach's gut, ciao. Dieter ist da, ist bei mir und Dieter ist 58 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Dieter. Na, ich wollte noch. Dein geheimer Wunsch? Mein geheimer Wunsch, eine Partnerschaft mit einer dominanten Sie. Mit einer dominanten Frau? Ja. Ja. Hattest du noch nie eine Partnerschaft mit einer dominanten Frau? Nein. Noch nie? Nein, einmal so ganz kurz nur. Mhm. Bist du denn im Moment in einer Partnerschaft? Nein, ich lebe schon etliche Jahre alleine. Ja. Warst du mal verheiratet? Ja, zweimal. Einmal ist meine erste Frau ist verstorben und mit der zweiten hat das nicht geklappt. Weil die aus der ersten Ehe Kinder da sind. Ja. Und du bist also ein Mensch, der devot veranlagt ist. Ja. Ja. Und sehr stark. Hast du denn solche Erfahrungen schon mit Frauen gemacht? So ein bisschen, aber es ist mein Wunschtraum und deswegen geht auch eine Partnerschaft bei mir nie weiter. Die hört dann gleich wieder auf, wenn ich jemanden kennenlerne. Weil ich finde das einfach nicht. Ich habe schon in Zeitungen annonciert und so weiter. Vielleicht ist es auch schon an meinem Alter. Was genau bedeutet denn jetzt, wenn du sagst, ich wünsche mir eine dominante Frau, bedeutet das ausschließlich, dass sie im sexuellen Bereich sehr dominant sein soll? Oder auch so im normalen Alltag? Nein, nur im sexuellen Bereich. Nur im sexuellen Bereich? Ja, sonst gleichberechtigt. Mhm. Hast du das dann schon mal in deinem einmal, vielleicht bei einer Prostituierten, so richtig erleben können, was wie das ist und was das bedeutet? Nicht, da gehe ich nicht hin, das um das Geld zu schaden. Ja. Ne, das, ja, oder irgendwie durch eine Bekanntschaft oder so. Hast du das einmal erlebt? Ja, habe ich schon mal erlebt. Ja. Wann, du bist jetzt 58 Jahre, ja, vielleicht gesagt. Seit wann weißt du das, dass du eine solche Veranlagung hast? Seit Anfang der 80er Jahre so. Da hatte ich die erste Beziehung damit und das hat mir wunderbar gefallen. Bloß die Dame war verheiratet und das ging dann halt nicht mehr weiter. Das heißt, du suchst jetzt seit über 20 Jahren oder seit 20 Jahren nach einer solchen Frau und hast eigentlich seit 20 Jahren eine unbefriedigende Sexualität. Ja. Das Einzigste, ein Video mal kaufen, gucken und dann die Selbstbefriedigung machen. Mhm. Das wie dominant sollte sie denn sein? Da gibt es ja nur auch ganz viele Abstufungen. Was ist denn so deine Hauptsehnsucht, dein Hauptwunsch? Ja, dass ich ihre Wünsche erfülle auf diesem sexuellen Gebiet und das mit mir machen kann, was sie möchte. So. Also, dass du eigentlich Sklave bist, ne? Ja. Auf gegenseitigem Einverständnis natürlich. Ja. Ne? Mhm. Ja, bis zur Schmerzgrenze. Es darf auch kein Blut fließen und solche Sachen. So, jetzt doch nochmal zu dem Punkt, was du alles unternommen hast, um vielleicht eine solche Frau zu finden. Ja, im Fernsehen in Hamburg. Ja, Zeitungen. Wie im Fernsehen in Hamburg? Ja, da gibt es einen Fernsehsender, da kann man dann Annoncen aufgeben. Ach so, kann man. Da habe ich das dann schon gemacht. 30, 40 Annoncen aufgegeben. So viele? Ja. Und nichts gelaufen? Nichts gelaufen, in Zeitungen. Und dann habe ich mal wieder eine Weile ausgesetzt und von vorne, es hat sich halt nichts gemeldet. Gehst du auch ins Internet? Nein, hab ich keinen. Ja. Ist vielleicht vielleicht eine Möglichkeit. Also mit solltest du dich beschäftigen. Ja, das weiß ich, aber erstmal ein Internet haben, ne? Ja gut, klar. Du musst erstmal einen PC für haben, ist mir schon klar. Ja. Aber ist halt eine ganz gute Möglichkeit, um an ganz viele Leute heranzukommen, an die man eigentlich so gar nicht rankommt. Ja, ich kann ja nicht zu meinen Kindern hingehen und sagen, dann lass mich da mal ran, ne? Nee, das geht nicht. nein, aber aber und deswegen meine Chance vielleicht meldet sich jemand bei dir, dass du mir meine Telefonnummer weitergibst. Würde ich glatt gerne machen. Ich merke, wie schwer das für dich ist. Ja, es ist wirklich schwer und es ist mein Wunschtraum. Wie alt sollte denn die Dame sein? Ja, bis zu meinem Alter so ungefähr. Also bis 60 könnte sie sein? Ja. Und aus dem norddeutschen Raum? Das spielt keine Rolle. Achso. Nein. Also du wärst auch so auf so eine Wochenendbeziehung wäre auch okay. Ja, auch erstmal ja. Also die kann aus ganz Deutschland kommen, auch aus München, wenn es denn sein soll. Sollte, ja. Aber es müsste eine dominante Frau sein, möglichst nicht verheiratet oder gebunden, dann hat man wieder neue Probleme. Ne? Ja, da lasse ich die Finger von. Ja, das verstehe ich. Ja. Ich möchte in keine Beziehung irgendwie rein. Ja. Bist du denn auch noch berufstätig? Ja, wahrscheinlich ja, ne? Ein Jahr noch. Mhm. Ja, und dann gehe ich in die Rente. Darf ich fragen, was du machst vom Beruf? Ich bin Busfahrer. Du bist Busfahrer. Dann siehst du auch wieder Frauen, Mensch. Aber weiß man nicht, was dahinter steckt. Ne? Und man macht auch keine Ansprechen. Ne? Nee, natürlich darfst du auch gar nicht während des Dienstes. Also ein netter Busfahrer aus Hamburg, der eine knallharte, dominante Frau sucht, bis 60 Jahre. Ja. Bitte hierher faxen oder zu uns schreiben. Wir reichen es wirklich an dich weiter, wenn sich jemand melden soll. Ja, das wäre nett. Alles Gute, ich wünsche dir wünsche ich angenehme Feiertage und einen guten Rutsch. Und ich gucke jeden Abend deine Sendung. Das wäre nett von dir. Gut, tschüss. Hey, 79 Jahre alt, Karl. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Jo. Dein geheimer Wunsch? Ja, mein geheimer Wunsch. Ich sage jetzt gleich im Voraus, das ist sowas Verrücktes, was natürlich nicht geht, das sehe ich auch ein. Aber ich denke da halt so drüber nach. Erzähl. Weißt du, wenn man nur 79 Jahre alt ist, hat man so einiges erlebt. Ja, das glaube ich. Und man hat ja auch nicht mehr allzu viel Zeit vor sich. Ja. Das ist nicht mehr so. Ja. Und ich denke mir drüber nach, ich bin einfach noch so neugierig auf alles, was da kommen könnte. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, also wenn mir irgendjemand einen Wunsch erfüllen könnte, das wäre der, wenn ich nur irgendwann nächste Woche oder in 2 Jahren Deckel auf die Nase kriege und dann 50 Jahre später nochmal den Kopf so unten rausstrecken und um mich rumgucken, was ist nun aus der Welt geworden. Das ist wirklich ein toller Wunsch. Bitte? Das ist ein toller Wunsch, kann ich gut verstehen. Das ist natürlich nicht, das ist ja nicht dran zu denken. Kann man leider nicht machen, nee. Das ist ja nicht zu machen, was? Also du würdest gerne, ich meine, das ist natürlich der Wunsch von ganz vielen Leuten, von uns allen, in so eine Zeitmaschine auch mal einsteigen, ne? Ja, so, so. Ne? Mal ein bisschen vorspulen, 50, 80 ja, Jahre ja, nach vorne. Ja, genau. Wie ist die Welt dann, ne? Ja, eben. Würde ich sofort mit dir mitreisen? Ja, da gibt es so mehrere, die das machen würden. Aber hallo, ja. Wie weit würdest du denn am liebsten, also nur 50, 60 Jahre oder auch vielleicht noch weiter nach vorne? Ach, nicht unbedingt. Naja, das könnte auch weiter sein, aber... Ich frage mich ja manchmal... Nein, weißt du, ich denke ganz einfach daran, was ich jetzt in den letzten 50 Jahren oder so, die gesamte Entwicklung in der Welt, ich bin ziemlich allgemein interessiert. Ja. Und abgesehen von Technik, ich habe noch ein Auto gefahren, wo man mit Zwischengas schalten musste und so weiter und so fort. Und dann heute gar nicht mehr zu vergleichen mit den Fahrzeugen, die wir heute haben. Überhaupt oder angefangen mit Fernsehen und Internet und alles Mögliche. Und die weißt Welt du, Karl, ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen. Wenn man so vor 10 Jahren uns erzählt hätte, dass man, ich habe es ja gerade liegen, mit so einem kleinen Gerät, mit so einem Funktelefon. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Dass jeder von uns so ein Ding hat und man kann in die ganze Welt damit telefonieren, wo man auch ist. Hätte man nicht geglaubt. Gerade was Telefon nur anbelangt. Ich weiß noch aus meiner Kinderzeit, da gab es in einem Dorf, gab es einen Mann, der ein Telefon hatte. Das war so an der Wand mit einer Kurbel, muss man kurbeln, und hat sich das Mädchen vom Amt gemeldet und so weiter. Genau, jedes Ortsgespräch wurde so vermittelt. Ja, ja. Vom Fernamt kriegte man zum Beispiel die Abrechnung dann später als der Selbstwehrdienst noch nicht war. Je nachdem in dem Betrieb, die hatten so ein Packen kleine Zettel, Abrechnungen. Ja, ja, ja. Für jedes einzelne Ferngespräch. Stell dir vor, dass wir heute noch auf diesen Feuer zum Amten haben. Es ist unglaublich, wie die Entwicklung abgegangen ist in den letzten. Ja. Und deshalb kann man ja vielleicht in der Fantasie sich schon ausmalen, wie es in den nächsten 100 Jahren weitergeht. Ne? Oder, wenn wir jetzt ganz, ganz verrückt spinnen, wie wird es in 1000 Jahren, sofern die Welt noch besteht, aussehen? Jahren? Ja. Wie funktioniert das? Aber ich bin so, in meinen Gedanken bin ich näher in dieser Zeit, so wollen wir sagen, was ich jetzt die letzten 50 Jahre zurückgedacht und die dann nochmal 50 Jahre voraus. Ja. Das ist einfach. Ja, den Wunsch kann ich nicht gesehen und so weiter. Ja, das ist einfach eine Neugier, ich weiß klar, das wird es nicht geben. Das so machen wir schon keinen Fall mehr leben. Aber ist ja schon toll, dass du mit deinen fast 80 Jahren so fit und neugierig noch bist. Ja, weißt du, das ist vielleicht etwas, was man gerade älteren Leuten sagen muss. Ich soll doch nicht den Kopf hängen lassen, soll sich freuen, wie die Welt sich entwickelt hat. Wie lebst du denn eigentlich? Lebst du allein oder? Meine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich lebe alleine jetzt. Ja, lebst alleine. Ja. Und machst alles, kommst auch zurecht in der Wohnung. Ja, ich bin ein bisschen behindert. Ich habe 59 Jahre unfallfrei Auto gefahren und habe einen richtigen schönen Auffahrunfall gebaut auf der Autobahn. Ja. Und ein bisschen schwierig zu gehen, aber ansonsten bin ich noch ganz gut drauf. Was, Karl? Karl, darf ich dich mal unterbrechen? Jürgen, ich dich auch. Bitte? Was ist jetzt? Eine Stimme. Wem gehört diese Stimme? Jürgen, sagst du ganz schnell. Das ist mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski. Ja, Jürgen. Und jetzt kommen gerade ganz viele meiner Mitarbeiter hier Jürgen, rein. Das Thema ist heute mein geheimer Wunschzettel. Ja. Wir wissen nun leider überhaupt nicht, was auf deinem geheimen Wunschzettel steht. Hey. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Jürgen, zum Geburtstag viel Glück. Vielen, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch von deinem Team, lieber Jürgen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist aber ganz süß. Verrätst du uns denn noch, was auf deinem geheimen Wunschzettel steht? Da habe ich heute in der Tat drüber nachgedacht, was ich da aufschreiben würde. Was würdest du aufschreiben? Ich würde spontan draufschreiben, mein Vater ist sehr, sehr krank. Und dieser größte Wunsch, den ich habe, dass er, im Moment geht es ganz gut, dass es weiter gut geht und dass er auch noch sehr alt wird und sehr lange bei mir bleibt. Das wünschen wir dir und deinem Vater natürlich auch und deiner Mutter auch. Das ist ja nett. Woher sprichst du denn überhaupt? Ich bin hier im Nachrichtenstudio. 6 Meter links von dir. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich sehe, hier sind Leute bei, die heute gar keinen Dienst haben. So viele sind wir hier nämlich normalerweise gar nicht. Karl, bist du auch noch da? Ja, ich bin auch noch da. Ist denn das nicht nett von meinen Leuten hier? Oh, ganz toll. Karl, du bist doch nicht böse, dass wir dich jetzt unterbrochen haben, ja? Karl, ich muss dich mal eben kurz verabschieden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja, mach mal. Also, wie gesagt, deinen Wunsch kann ich gut nachvollziehen, aber wir können ihn nicht erfüllen. Alles Gute. Tschüss. Alles klar, tschüss. Also, nochmal vielen Dank. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir alle noch schön lange zusammenarbeiten werden und diese Sendung noch lange machen werden. Nachdem wir diese Woche, das wollte ich euch eigentlich auch erzählen, einen fulminanten Erfolg hatten. Wir hatten diese Woche einmal eine Einschaltquote wie noch niemals zuvor, solange es diese Sendung gibt. Nämlich 20% aller Fernsehzuschauer haben uns zugeschaut. Und das ist natürlich eine tolle Motivation, weiterzumachen. Und ihr unterstützt mich so toll, dass ich richtig Spaß habe, wirklich gut in die Zukunft zu schauen. Das war's. Tschüss.